Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Es gibt so Apps, die hat man gefühlt ewig gesucht und dann sind sie auf einmal da. Dieses auf einmal da ist jetzt nicht unbedingt darauf bezogen, auf den App Store, weil die App das letzte Mal aktualisiert wurde am 14.12.2015. Aber gestern ist sie das erste Mal in meinem Gesichtsfeld aufgetaucht, um genau zu sein. Irgendwie unter Empfohlen im App Store, glaube ich, habe ich sie gefunden. Und habe sie heute ausführlich ausprobiert und sie funktioniert. Und das ist echt ganz toll. Die Rede ist von Like That Garden, Blumen identifizieren. 99 Cent kostet die App und vorweg, wenn man dafür irgendwelche Verwendung hat, auf jeden Fall und hundertprozentig wert. Versionsnummer 1.6 liegt vor, Größe 39,6 Megabyte. Neben Deutsch und Englisch werden auch Sprachen wie Französisch, Chinesisch und so weiter und so fort noch einige andere mehr unterstützt. Erfordert iOS 8.0 oder neuer, bei 58 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 5 Sternen. Und das ist es definitiv wert. Ja, Versionsnummer, Preis habe ich alles schon gesagt. Was macht Like That Garden? Ist eine kostenlose visuelle Such-App. Das ermöglicht, Fotos zu machen, um Blumen zu identifizieren. Aber nicht nur Blumen, sondern auch Schmetterlinge. Verwenden Sie Ihre Handykamera, machen Sie einfach ein Foto von einer Blume und lernen Sie sofort den Namen, ähnlich aussehende Blumen für Inspirationen, Ideen und hilfreiche Informationen. Erhalten Sie mit einer erstaunlichen App Zugriffe auf tausende von hochauflösenden Fotos verschiedener Arten. Man kann Blumen identifizieren, optisch ansprechende Blumen finden, Blumen für Haus und Garten erkunden oder entdecken, lernen, wie Blumen und Pflanzen richtig gepflegt werden, ihren nächsten Garten mit ihren Lieblingsblumen erträumen. Wofür habe ich es gemacht? Ich habe Schmetterlinge nicht gefunden, gibt's wahrscheinlich auch noch gar nicht, glaube ich. Foto gemacht von einer Blume, ihr von einer Blüte, möglichst Schatten vermeiden, dafür sorgen, dass das Bild scharf ist. Ihr könnt auch ein Bild machen und das in die App importieren und dann wird das analysiert, kein Problem. Habt ihr ein Bild gemacht? Dann wird es analysiert mit irgendwie Tausenden von Fotos verglichen und dann habt ihr meistens eine Übersicht, 10 mögliche Treffer oder 3 mögliche Treffer waren es bei mir. Dann wird die Blumen mit Bildern angezeigt, dann müsst ihr es im Prinzip nochmal einmal kurz vergleichen und dann bestätigen. Darüber lernt wohl die App auch anhand der richtigen Treffer. Ihr könnt gleich noch Wikipedia-Eintrag aufrufen über die entsprechende Blume und dann könnt ihr auch noch mit Ortsangabe ist zum Beispiel bei Twitter teilen oder Facebook oder wie auch immer, wo denn die Blume jetzt gefunden, getaggt wurde von euch. Ebenfalls habt ihr eine Übersicht über eure letzten gefundenen Blumen. Wie gesagt, es geht auch anscheinend seit dem letzten Update für Schmetterlinge. Wofür ich es mir persönlich noch wünschen würde, wäre für Pilze. Gar nicht unbedingt, um der App jetzt 100% zu vertrauen, weil wahrscheinlich frage ich dann lieber einen Experten, ob ein Pilz aus dem Wald jetzt giftig ist oder nicht. Aber um so einen kurzen ersten Eindruck zu haben von Pilzen, wäre so eine App natürlich auch geil. Ich habe mir immer vorgestellt, dass es so eine App gibt, das erinnert mich irgendwie so, es erinnert mich irgendwie tatsächlich an so ein Star Trek, Enterprise, Voyager, was auch immer, Tricorder. Und wir sind da schon technisch auf einem geilen Weg dahin. Ganz, ganz tolle App, die 99 Cent auf jeden Fall wert. Ja, das war's eigentlich auch. Ich werde mich aber noch nicht verabschieden, sondern wir gehen noch einmal kurz weiter. Und zwar musste ich jetzt eine kurze Pause machen, weil ich mir die Minutenzahl aufschreiben musste, wo ich gerade war. Wir gehen noch einmal kurz weiter zu den neuen Huawei-Geräten, die heute vorgestellt wurden. Ich habe die Keynote, ich weiß gar nicht, ob es da einen Livestream gab, ich glaube es aber, leider verpasst. Irgendwie, Zeitlich hat das nicht hingehauen. Live-Ticker habe ich auch verpasst. Dummerweise, Gott sei Dank, gibt's ja die ganzen eifrigen Blogger und Bloggerinnen, die alle Daten schon ins Netz geschrieben haben. Und jetzt will ich nur mal ganz kurz meine Meinung darüber sagen. Also, es gibt, wurde in London vorgestellt, es gibt zwei verschiedene Huawei-Geräte oder Huawei-Geräte, glaube ich, darf man in Deutschland jetzt auch sagen. Das Huawei P9 und das Huawei P9 Plus. Unterschiede sind zum Beispiel: Das P9 ist das kleinere Modell mit 5,2 Zoll Display. Das P9 Plus hat ein 5,5 Zoll Display. Das ist aber nicht der einzige Unterschied. Zum Beispiel hat auch das P9 Plus 4 GB RAM, das P9 3 GB RAM. Ich glaube, 3 GB reichen wahrscheinlich heutzutage auch noch durchaus aus. Was hab ich denn noch? Jetzt muss ich nochmal eben ganz kurz die Daten suchen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich dödel. Wo habe ich es denn? Genau, nicht Force Touch. Force Touch, da sind wir doch beim... Bin ich denn blöd, sag mal. Da sind wir doch beim... bei Apple, Force Touch wäre Apple. Bei Huawei heißt es Press Touch. Nur das P9 Plus hat Press Touch. Dadurch kann man dann unter anderem auch halt, weitere Menüebenen aufrufen. Zum Beispiel, Vorschau in der Galerie anzeigen lassen. Halt wie Force Touch auf dem iPhone. Aber anscheinend bis jetzt nur für die Huawei-Geräte. Also ob das jetzt der Burner ist, dass man unbedingt das P9 Plus haben will, das weiß ich nicht. Es ist natürlich schade, dass nicht beide Geräte das einfach haben, meine Meinung. Das P9 gibt es ab schon im April für 569 Euro. Und das P9 Plus wird es ab Mai geben für 699 Euro. Und was ich persönlich schade finde, wie ich das richtig sehe, dass es wohl keine Dual-SIM-Geräte von den beiden in Deutschland geben wird. Dual-SIM. Eigentlich habe ich neulich gerade gedacht, mein nächstes Mantra müsste ein Dual-SIM-Gerät sein. Die meisten Huawei und oder Huawei und Honor-Geräte sind ja auch Dual-SIM. Finde ich persönlich schade, dass das P9 und P9 Plus das anscheinend nicht hat. Die haben beide einen Fingerabdruck-Reader, Fingerabdruck-Scanner. Natürlich, damit könnt ihr wieder nicht das Smartphone nur entsperren, sondern wieder durch die Galerie blättern und Anrufe annehmen, was Huawei da halt immer so einbaut. Kamera auslösen, es gibt auch wieder diesen Fingerknöchelkontrolle, um Screenshots zu machen. Hat bei mir, ich glaube, auf dem Huawei Mate S auch immer mehr schlecht als recht funktioniert eigentlich. 12 Megapixel Kamera, also Dualkamera, das natürlich. Zwei Linsen, die im Zusammenhang mit Leica entstanden sind. So kann man zum Beispiel irgendwie Bilder nachträglich fokussieren, die Blende bestimmen, was auch immer, aber das muss ich natürlich auch wirklich im Test zeigen, ob das auch hält, was es verspricht. Das Honor 6 Plus oder wie es hieß, hatte ja auch schon eine Doppellinse hinten drauf. Auf jeden Fall soll das ein 12-Megapixel-Sensor sein. Huawei sagt, das P9 fängt 90% mehr Licht an als das Galaxy S7 und 270% mehr Licht als das 6S. 1,25 Mikrometer-Pixel-Größe Sensor. Flach soll das Gerät sein und anscheinend hat es, wenn ich das richtig sehe, auch keinen Kamerabuckel, also keine rausstehende Kamera. Ich sehe auf einem Produktbild, dass es auch natürlich einen Professional Mode geben wird, wieder für RAW Output und manuellen Fokus und Shutter Speed und ISO-Wert und was auch immer. Gehen wir noch einmal kurz die nüchternen technischen Daten durch. Da ist das für das Huawei P9. 5,2 Zoll Full HD Display, also 1920x1080 Pixel Auflösung. High Silicon Kirin 955 Prozessor. 3 GB RAM, 32 GB erweiterbar mit Micro SD Karte. Die erwähnte Kamera, die Leica Dual Kamera, was ich eben erwähnte, Frontkamera mit 8 Megapixel. 3000 mAh, Akku, 144 Gramm schwer, 70,9 mal 145 mal 6,95 mm Abmessung, Fingerprint Scanner, NFC, USB-C, aber wohl nur USB 2.0 Speed, WLAN AC, Bluetooth 4.2, Android 6.0 wird auch sowohl das P9 als auch das P9 Plus mit betrieben. Das P9 Plus hat dann doch die bessere technische Ausstattung jedenfalls. Also mir ist eigentlich 5,2 Zoll Display zum Beispiel zu klein, 5,5 Zoll. Entschuldigung. 5,5 Zoll Display hat das P9 Plus, leider auch nur mit 1920x1080 Pixel Auflösung. Gerade wenn man irgendwie an Virtual Reality denkt, ist natürlich ein höher auflösendes Display geiler. Hat ebenfalls einen High Silicon Kirin 955 Prozessor, genau gleich getaktet. 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher. Erweiterbar mit MicroSD, auch die Leica Dual Kamera, da hat sich nichts getan. Allerdings auch eine Frontkamera mit 8 Megapixel, aber eine größere Blende, also F1.9, das P9 hat 2.4, also kleiner, ja, ihr wisst schon. 3400 mAh Akku, das ist natürlich schöner als die 3000 mAh im P9. 75,3 mal 152,3 mal 6,98 mm Abmessung und 162 Gramm schwer oder leicht, je nachdem, wie man das sehen möchte. Auch natürlich Fingerabdruckscan, NFC, USB-C, WLAN AC, Bluetooth 4.2, Infrarotschnittstelle. Okay, sehe ich gerade. Und Android 6.0, Infrarotschnittstelle sicherlich wieder als Multifunktionsfernbedienung. Das ist natürlich ganz geil. Also ich persönlich mag das auf jeden Fall, wenn das in einem Smartphone eingebaut ist. Optisch, ja, könnte man natürlich wieder sagen, sieht irgendwie aus wie ein iPhone, sieht auf jeden Fall schöner aus. Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, davon bin ich persönlich ja nicht so ein großer Freund. Kann auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Gerät sein. Oder ja, also mehr das P9 Plus. Ich glaube, das P9 Plus würde mich persönlich mehr interessieren als das P9. Und ich habe schon mal eine Anfrage abgeschickt. Vielleicht kann ich ja meine Hände ranbekommen an ein Testgerät für das P9 Plus und euch dann mit einem Test versorgen und meine Neugier oder meine Neugierde auch stillen. Ja, ob ich, also wie gesagt, optisch schön, technische Daten, also besonders das P9 Plus finde ich noch interessanter. Und insgesamt, ja, schönes Gerät oder zwei schöne Geräte und ja, natürlich auch relativ stolze Preise, 569 und 699 Euro. Wobei beim iPhone habe ich eigentlich auch nicht darüber nachgedacht, ob ich noch mehr Geld ausgebe. Naja, gut, andere Geschichte. Das war wirklich die Podcast-Folge für heute. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.